In letzter Zeit berichteten die ausländischen Medien über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS und die japanische Kyodo meldeten, dass er sich mit denjenigen, die zum erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionsversuch beitrugen, ein Erinnerungsfoto machen ließ. In der nepalesischen Zeitung ARPAN und auf den Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft und der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Soziologie und der Songpolitik erschien die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die neu errichtete Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen besichtigt hatte und die Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea brachte die Nachricht über seinen Besuch im Obstbaukombinat Kosan. In der Zeitung und auf den Homepages erschienen die Fotos von Kim Jong-un.